Ja, die Tagesordnung. Na, öffne die Sitzung um 20.04 Uhr. Bla, die Sur nimmt jetzt auf. Genehmigt ihr die Tagesordnung? Klar. Schön. Hat jeder das Protokoll vom letzten Mal gelesen? Schweigen ist Zustimmung. Irgendwer schreibt, dass die Aufzeichnung der letzten Redaktionskonferenz noch nicht im Krähennest abrufbar ist. Werden die Aufzeichnungen überhaupt gemacht? Ich glaube, Haki macht die immer, oder? Ja, der hat nur das Vorstellung mit Pascal gemacht und dann ist es abgebrochen, weil sein Internet abgekackt ist. Ach, stimmt. Okay, blöd. Ja, das würde dann wahrscheinlich noch reinstellen. Aber die letzte Woche war ein bisschen aufregend. Haben wir irgendwelche Mitgliederzu- und Abgänge, die besprochen werden müssen oder will sie irgendwie vorstellen? Ja, weil ich beim letzten Mal nicht dabei war, als Pascal vorgestellt wurde, kennt er mich natürlich noch nicht. Hallo Pascal, Thomas Gansko, 2VE Niedersachsen und gleichzeitig verantwortlich für den Pressespiegel des Bundes. Thomas. Gut, ich denke, damit haben wir das. Unter Top organisatorisches Einfügen eines Punktes Kritik. Was? Da kann ich direkt was zu sagen, weil das ist von mir. Und zwar, da es ja diese Woche etwas Kritik gab in verschiedenen Punkten, wir aber in der Konferenz ja nicht besprechen, weil das ja eine Arbeitssitzung ist, wir das Ganze aber trotzdem nicht irgendwie hinten runterfallen lassen sollten, würde ich vorschlagen, dass wir in das Pad am Ende einen Punkt Kritik einfügen. Dass Personen, die anwesend sind, uns Kritik schreiben können. Wir können das dann ja im Nachgang, wenn die Sitzung vorbei ist, irgendwann die Tage danach und noch mehr Zeit haben, das Ganze dann nochmal bearbeiten und durchgehen. Das wäre ein Vorschlag von mir. Ich weiß nicht, wie das der Rest sieht. Ist okay. Wolfgang? Gut, stimmt so. Dann sind wir ja schon drei. Dann hat hier jemand einen Link eingefügt. Falls ja, bitte einfügen. Ist es nötig, Interna aus MetaMost in der Flaschenpost zu verwursten? Wer hat es geschrieben? Keiner? Okay, schmeiß da unten unter Kritik. Gut. Der große, dicke, fette Punkt in den nächsten Wochen wird der Bundesparteitag sein. Dementsprechend die Vorbereitung darauf, die organisatorischen Sachen, die Presseeinladungen, die Einladungen von NGOs und weiß der. Die Antragskommission arbeitet eng mit der VL zusammen. Ich weiß noch gar nicht, wer macht eigentlich dieses Mal VL? Ich weiß gar nicht, wer macht eigentlich dieses Mal VL? Das wird ja wahrscheinlich nur die Bundesparteitagskoordination sagen können. Also da Mike Launus jetzt nicht mal in der Antragskommission ist, gehe ich mal davon aus, dass er es zumindest nicht sein wird. Okay. Weil dann können wir nämlich die VL, die dann auf dem Bundesparteitag, wenn der Bundesvorstand seine Versammlungsleitung abgibt, voraussichtlich gewählt werden wird, dann eventuell auch schon mal kontaktieren, damit die Zusammenarbeit besser funktioniert. Und das auch alles reibungslos läuft. Ne? Gut. So. Überprüfung, Umsetzung, Entscheidungen letztes Mal. Hat noch irgendwer irgendeinen Kommentar zum Bundesparteitag? Ich meine, habt ihr Fragen oder Anregungen oder weiß der Geier was? Mag wer mithelfen beim Presseteam, beim Bundesparteitag? Weil richtig. Mehr zu tun als unter einer normalen Woche. Ich würde mal vorschlagen, wir machen da einfach ein Pad auf und da können sie sich alle reintragen. Fein. Dann gehe ich weiter zur Überprüfung, Umsetzung, Entscheidungen, letztes Mumble. Ruhig weiterschreiben, ich sehe das. Das ist überhaupt kein Ding. Ja, wir brauchen noch Redner. Ich möchte die aber gar nicht fixieren, die sollen frei reden können. Ja, genau. Jetzt gucken wir mal in die Entscheidungen rein vom letzten Mal. Also ich kann frohen Mut verkünden, dass wir jetzt tatsächlich wieder einen Flickr-Account haben, den wir bundesweit anbieten können für alle Teams, für alle pressemäßigen Verwendungen, wo dann tatsächlich Bilder drin sind, was absolut schweinegeil ist, die tatsächlich vom Piraten sind, aka eine CC00 haben. CC00 ist mir wahnsinnig wichtig, weil ich es halt aus meinen Pressezusammenhängen selber kenne, dass die Geschichte mit den Lizenzen immer ein verdammtes Kreuz ist, wenn man nicht richtig aufpasst. Dann die Geschichte mit der Bayern IT haben wir euch beim letzten Mal quasi schon ganz stolz verkündet. Dann ist letzte Woche die Einladung für die SECON rausgegangen. Es gibt noch, soweit ich weiß, München Land. Bei München Stadt bin ich mir jetzt selber gar nicht so sicher, weil da sind mir ein paar andere Sachen dazwischen gekommen. Gibt es auch noch ein paar Freitickets, falls jemand ein Freiticket haben möchte. Und kommt zahlreich, könnte Spaß machen. Dann haben wir verschiedene Pressemitteilungen gemacht, beziehungsweise vorgehabt, bis dann so ab Mittwoch, Donnerstag alles endgültig ein bisschen explodiert ist. Wegen der Sonneborn-Geschichte in verschiedenste Richtungen, aber ich würde mal sagen, die Sonneborn-Geschichte verlegen wir auf den Top nach hinten und ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, wir gehen zu den Berichten der Fraktionen über. Ist jemand von der Julia Reda da? Sprich vom Europaparlament. Offenbar nicht. Sind die Saarländer da? Ist irgendjemand aus dem Saarland da? Das ist jetzt unter EU gelandet, die Saarbrücker Zeitung. Da gehört es auch hin, weil es ein Interview mit Julia ist. Dann ist ja nicht schlecht. Gut, also ansonsten habe ich noch nichts an Veröffentlichungen gefunden zum Wahlkampfauftakt aus dem Saarland. Da soll aber irgendwas über Drehscheibe und irgendwas noch auf dem zweiten laufen im Laufe dieser Woche. Ich gucke gerade mal. Nope, da scheint tatsächlich nichts angekommen zu sein. Okay. Grumpy hat einen Bericht. Einen Ausblick auf unsere Themen in der Plenumswoche. Grumpy, bist du da? Ja, aber natürlich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wir hören dich super. Erzähl. Jo, wir haben zwar leider nur zwei Plenartage, nicht drei. Die SPD und die Grünen haben diesmal sehr wenig Anträge eingebracht. Die CDU und die Piraten haben richtig gut gearbeitet und die FDP hat es irgendwie verschlumpft. Keine Ahnung. Also tatsächlich am Mittwoch, sehr wichtig, ist die Einsetzung des Untersuchungsausschusses zum Thema Anus Amri, dem Berliner Arschlochmörder, auf der Flucht quer durch Europa. Das hatten wir ja eingestielt und die CDU ist ja dann mitgegangen und die FDP am Schluss auch. Das wird ein richtig großes Ding und wir werden halt zusehen, dass es halt keine reine Wahlkampfmaschine wird, sondern vor allen Dingen aus unserer Sicht, es geht um die Beweissicherung, denn ich sag mal so, ich persönlich hätte die Sorge, dass da Schredder anspringen irgendwo im Hintergrund und von daher ist der Untersuchungsausschuss die dicke Nummer. Dann haben wir am Mittwoch direkt mehrere Anträge zum großen Bereich ÖPNV. Das Thema ÖPNV ist seit vergangener Woche auch wieder landesweit Thema, denn Nordrhein-Westfalen hat es wieder mal geschafft, schlechtester bundesweit zu werden im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs. Da gibt es entsprechende Pressemitteilungen und wir haben lustigerweise im Vorfeld schon die dazu passenden Anträge mitgestellt. Dann ein kurzer Blick Eigenwerbung und zwar findet der Abschlussbericht zu dem Bau- und Liegenschaftsbetrieben Nordrhein-Westfalen werden vorgestellt. Das sind 820 Seiten, 3,5 Jahre Landtagsarbeit von dem Ausschuss, den ich halt federführend mitgemacht habe. Zur Erinnerung, die Piraten haben diesen Untersuchungsausschuss überhaupt angestoßen und der Hauptverdächtige ist seit heute auch Hauptbeschuldigter und Hauptverurteilter. Herr Tiggemann wurde nach der Staatsanwaltschaft, die 6 Jahre vorgeschlagen hatte, nach der Aussage des Richters, hier sollte man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern direkt eine Bazooka nehmen, wurde der gute Herr Tiggemann zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Von daher, dieser Untersuchungsausschuss und die Arbeiten der Staatsanwaltschaft für Nordrhein-Westfalen haben sich definitiv gelohnt. Das ist der Mittwoch, der ist also schon richtig gut dabei. Jetzt einen Moment. Am Donnerstag geht es ganz gut los mit einer aktuellen Stunde von der CDU in dem Fall. Thema Fußball. Fußball, Sportfans, Thema Gewalt. Wir erinnern uns BVB Dortmund. Das war nicht schön. Das muss auch mal kurz bei uns öffentlich diskutiert werden. Also wenn dann die Fanmassen aufeinander krachen. Ja, in dem Fall ganz einfach, wenn Arschlöcher anfangen, Frauen und Kinder da auch noch zu verfolgen, anstatt sich nur als Hooligans gegenseitig mal kurz, wenn man es denn überhaupt so haben will. Irgendwo sind da halt einfach Grenzen überschritten und da wollen wir halt auch mal im Landtag diskutieren. Dann genauso haben wir einen Gesetzesentwurf eingebracht zur Stärkung des freien Mandats und der Abgeordnetengleichheit. Zu gut Deutsch, da geht es um die Funktionszulagen, die Erhöhung der Abgeordnetengehälter, wenn ich das mal so flapsig formulieren darf. Da wird auch entsprechend Presseresonanz, haben wir da angeschoben und da wird auch etwas mehr als sonst üblich los sein. Das Gleiche haben wir dann nochmal zum Thema Sparkassen. Da geht es nämlich um die Deckelung von Gehältern und Pensionen von Sparkassenvorständen. Das ist am Donnerstag halt auch mit drauf. Auch dies wird einiges, glaube ich, an Wellen verursachen. Dann, wir haben ja auch schon bundesweit die Streikwellen mitgekriegt in Nordrhein-Westfalen. Waren jetzt auch schon die ersten Demos. Wir reden, haben hier nochmal das Problem mit den angestellten Lehrerinnen und Lehrern. Auch dazu haben wir einen entsprechenden Antrag. Und natürlich auch nochmal der große Bereich der Videoüberwachung. Da machen wir nochmal einen Gegenentwurf, zeichnen wir, weil der Bund hat da diesbezüglich ja schon wieder Ausweitungen vorgenommen, die alle Landesdatenschützer halt also eigentlich nicht haben wollen. Aber wir merken ja, die Bundespolitik und auch die entsprechenden Länder untergeordnet neigen dazu, alles und jeden zunehmend im öffentlichen Raum überwachen zu wollen und auch im privaten Bereich. Und da muss man einfach mal mehr Schranken setzen. Und von daher, glaube ich, bin ich am Freitag oder am Donnerstagabend dann auch entsprechend platt. So viel von mir. Geil. Jo, dann springe ich nochmal kurz ein. Versteht ihr mich? Ich bin der Steffen. Ich wurde gebeten, hier hinzukommen wegen der Plenardebatten am Mittwoch und Donnerstag. Also versteht ihr mich? Wir hören alles gut. Okay, cool, wunderbar. Genau. Wir planen für Social Media. Letztes Mal hatten wir die Hanfdebatte gestreamt. Das war ja auch ein recht großer Erfolg. Und deswegen wollen wir dieses Mal wieder zwei unserer Anträge bewerben, die auch Bambi schon angesprochen hat. Am Mittwoch ab 15.15 Uhr kommt unser Antrag auf ein Gutachten zu den Folgekosten der Braunkohle, wo es wohl auch intern heißt, dass das ein so guter Antrag ist, den man eigentlich machen müsste. Aber wahrscheinlich wird er abgelehnt und da können wir eigentlich nur gewinnen und deswegen streamen wir das live. Und das wäre halt schön, dass es das geteilt wird, auch vom Bundesaccount. Der FB-Event und der Web-Dings ist schon angelegt, das seht ihr auch, die Links habe ich gepostet. Und am Donnerstag ab 13.05 Uhr ungefähr, kann sich ja mal verschieben, streamen wir die Boni-Debatte. Also hier geht es halt um die Funktionszulagen, unser Gesetzesvorschlag, dass jetzt auch die halt nicht mehr ausgezahlt werden, weil SPD, CDU, Grüne und FDP insgesamt 1,2 Millionen Euro an Funktionszulagen an ihre Leute zahlen und wir zahlen dann 0 Euro. Sehe ich eigentlich auch recht positiv, dass wir da ganz gut aussehen werden in der Debatte, wenn die das auch mal wieder ablehnen. Und das wäre halt auch schön, wenn das geteilt wäre. Ich wollte noch unten mal euch zeigen, wie das auf wie die Bundesversammlung bei uns unsere Twitter-Reichweite nach oben gezogen hat. Wenn ich hier auf Import Now klicke, sagt er mir, wenn ich das mache mit dem PDF, dann wird der ganze Text gelöscht in dem Pad. Und das wollte ich deswegen nicht machen und ich frage mich, ob das stimmt, wenn ich das mache. Knall es doch mal in den Mumble-Chat, vielleicht löscht es dann den ganzen Mumble. Das glaube ich irgendwie nicht. Warte mal, dann ich kann einfach mal den Link zu dem Drive posten. Warte mal. Mhm. Sonst kann ich das, wo kann man das denn hier machen? Ich bin nämlich so oft so eine Nachricht hier eingeben. Mhm. Ich eigentlich, aber wenn ich darauf klicke, macht er nichts. Warte mal, ich schick's einfach mal Grumpy und der Grumpy kann das bestimmt dann so Textnachrichten. Nee, Mist. Ich weiß nicht, wie das hier gehen soll. Verbinden, Konfiguration. Du bist nicht registriert, deswegen geht's bei dir nicht. Okay. Ja, dann müsst ihr einfach unten in dem Pad, habe ich den Link eingefügt, dann könnt ihr da raufklicken, weil faszinierenderweise haben wir Page Impressions von 200.000 gehabt mit einer Followeranzahl von knapp 4.000. an dem besagten Bundesversammlungstag. Und das wollte ich mal erwähnen, dass das ganz gut gelaufen ist. Und eine Frage hätte ich noch, und zwar habt ihr bei Twitter ganz cool unsere Sachen geretweetet, aber auf Facebook habt ihr keine einzigen Share von unseren Sachen gemacht zur Bundesversammlung. Da wollte ich mal wissen, warum. Ja, kann ich ja beantworten. Die Frage wurde mir heute schon mal gestellt. Ist ganz einfach, weil der Content auf Facebook nicht so gut war wie der auf Twitter, und da haben wir dann lieber was Eigenes genommen. Das war zu sehr auf Michael Marsching konzentriert auf Facebook. Also das wirkte zumindest so, und deswegen hatten wir da was anderes genommen. Aber es war auch so, dass allgemein weniger Angebot bei Facebook da war. Von daher war das da eh nicht so ganz stark verbreitet. Na gut, nehme ich das mal so an. Ja, das war's eigentlich. Falls noch Nachfragen sind zu den Social Media Aktionen, wie wir das machen. Deswegen, also das wäre ganz cool, wenn wir da irgendwie vorher absprechen, wen ich da anschreiben kann, falls es dann irgendwo geteilt werden kann. Ich weiß nicht, ob ihr das machen wollt oder ob es da irgendwelche Anmerkungen zu gibt. Mich anschreiben, ganz einfach. Ja, alles klar. Dann mache ich über MetaMost, ja? MetaMost oder Twitter. Aber vorzugsweise ja. MetaMost. Alles klar, dann machen wir das so. Und das war's von. Grumpy, wenn jetzt zu den Debatten Texte gewünscht sind, kann ich da gerne mitarbeiten. Dann wird man auch gerne das eine oder andere auf die Bundeswebsite heben oder eine PN dazu verschicken. Ja, ich sage das auch direkt morgen nochmal in der Vorbereitung, dass wenn wir, ich sage dann mal ganz bewusst, man darf das jetzt nicht falsch verstehen, Abfallprodukte. Es gibt ja auch immer sogenannte entwickelte Zwischenversionen, was weiß ich nicht, wo man dann halt auch. Die Bundespartei darf gerne auch Fragen stellen, auch selber Fragen stellen, die wir vielleicht selber so noch gar nicht gestellt haben. Auch das umgekehrt, also auch gerne im Nachgang. Und Pressestatements, längere Pressestatements wollte ich diesmal auch ganz bewusst den Leuten im Vorfeld auch aus den Rippen leiern, damit wir die dann sozusagen auch direkt an euch weiterreichen können. Das wäre geil. Gut, kommt jetzt noch irgendwas aus NRW oder kann ich weitergehen zu Schleswig-Holstein? Nee, und damit verabschiede ich mich dann schon wieder, weil ich glaube, dann mache ich nun Feierabend. Tschüss, Steffen. Ciao. Ciao. Danke. So, Schleswig-Holstein. Ja, dann lege ich mal los. Zum einen danke an NRW, großartige Aktion zur Bundespräsidentenwahl. Wir in Schleswig-Holstein wurden ja nicht so richtig wahrgenommen, aber wir hatten natürlich auch nicht so die Namen da. Ich war wieder total überrascht. Ich habe viele Berichte gesehen, wie oft wir da im Bild waren und wie selten über uns geredet wurde und nur über Sonneborn geredet wurde. Deswegen genialer Schachzug, den Thilo Jung mit dabei zu haben, der wirklich gut verteilt hat, dass die Piraten das Ding gerockt haben. Das nur mal als großes Danke. Von uns aus Schleswig-Holstein, ich hatte ja vergangene Woche schon mal reingeschrieben, dass wir losgelegt haben mit Slam, Poetry Slam vermischt mit Vorträgen von Piraten. In Kiel ist diese Aktion jetzt gelaufen. Es waren leider nicht so viele Leute da, weil Verschiedenes nicht geklappt hat. Die Unis haben selbstverständlich abgelehnt, dass wir dort Werbung auslegen dürfen. Der Veranstaltungsort selber hat es nicht gebacken gekriegt, unsere Veranstaltung mit anzuteasen. Der hat uns komplett aus dem Programm rausgelassen. Auch eine Poetry Slammerin hat das vermasselt. Also es ist leider einiges schiefgelaufen. Es sind nicht so viele Leute da gewesen. Die Leute, die da waren, fanden es großartig. Funktioniert prima. Ungefähr 2 Stunden Abend mit einer kleinen Pause haben wir gemacht. Das Gleiche wiederholen wir in Lübeck. Die Kombination klappt super. Von daher, wir hatten noch nicht nur abwechselnd Abgeordnete und Slammer, sondern hatten auch noch einen kleinen Film eingespielt über Whistleblowing mit der Frau Dr. Herbst, die ja BSE-Whistleblowerin war. Und auch da nicht so doll auf die Tränendrüse gedrückt, sondern einfach nur die Notwendigkeit nochmal unterstrichen, warum wir das Thema uns auch nochmal vornehmen müssen. Unser Kernthema war digitaler Kompass, wird es auch beim nächsten Mal wieder sein. Wir machen nochmal das Gleiche, wie gesagt, in Lübeck und erhoffen uns da deutlich mehr Publikum. Da hat die Vorankündigung schon gut geklappt. Dann habt ihr wahrscheinlich schon alle auf dem Schirm. Patrick Breyer morgen in Karlsruhe gegen die Vorratsdatenspeicherung. ZDF und Co. haben schon angefragt, obwohl noch nicht ganz klar ist, was nun morgen, ob das schon abschließend ist oder nicht. Alle Infos stehen auch auf seiner Webseite, habe ich euch verlinkt. In der kommenden Woche haben wir Plenum. Nur mal kurz rausgegriffen, welche drei wichtigsten Anträge bei uns so in der Mache sind. Zu Praktikanten gibt es schon eine Pressemitteilung, die haben wir heute rausgejagt. Wir wollen natürlich, dass die Praktikanten auch bei Pflichtpraktika im Rahmen vom Studium, dass die angemessen bezahlt werden. Bei uns in Schleswig-Holstein ist ja so, dass die nicht bezahlt werden dürfen. Mal ist es so, dass die Uni sagt, die dürfen nicht, mal zahlt das Land auch einfach nicht. Also wenn die zum Beispiel bei uns im Parlament ein Praktikum machen. Und da wollen wir klare Regeln. Wir wollen, dass die Leute, die schon ein abgeschlossenes Studium haben, dass die zum Beispiel eine Ausbildung fertig haben, dass die nicht einfach Praktikant sind, wenn sie schon beim Landtag arbeiten oder beim Dienst irgendwo, sondern dann eine richtige Stelle dort kriegen für eine kurze Zeit. Und Pflichtpraktika sollen angemessen entlohnt werden, auch in der Wirtschaft. Dann konzentrieren wir uns auf mehr Rechte für Bürger. Wir wollen, dass nicht nur durch Volksbegehren das Augenmerk der Politiker auf bestimmte Themen gelenkt werden kann, sondern auch, dass Gesetze, die bereits beschlossen worden sind, die rückgängig gemacht werden können. Die Einzelheiten dazu wird es auch diese Woche nochmal in der Pressemitteilung geben. Was natürlich nicht geht, ist Haushaltsgesetze. Da wollen wir das nicht aushöhlen. Das geht nicht. Wenn es ums Geld geht, dann wäre es blödsinnig zu sagen, hey, ihr dürft das sofort wieder abwählen, wenn wir es beschlossen haben. Aber bei allen anderen Sachen wollen wir diese Freiheit gerne dabei haben. Und zum Schluss, nur ganz kurz angerissen, die Drohnenbeschäftigung uns wieder. Und da möchten wir statt diese Regulierungsvorschläge aus Berlin, wollen wir lieber auf Aufklärung setzen, dass den Leuten überhaupt klar ist, dass sie eine Versicherung brauchen, wenn sie mit so einem Ding starten. Wir wollen auch, dass eigentlich Berlin klar wird, dass manche Drohnen so groß sind, dass eine Begrenzung nach oben hin auf 100 Meter überhaupt keinen Sinn macht. Auch weil wir hier in Schleswig-Holstein haben wir eine ganz große Fabrik, die größte, glaube ich, in Deutschland, die solche Bausätze herstellt. Etwas größere Drohnen, die auch über 100 Meter fliegen müssen, um damit überhaupt richtig manövrieren zu können. Also das sind so unsere Themen. Ja, mehr habe ich gar nicht. Da hatten wir neulich eine Anfrage. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die verbraten worden ist, aber da kann man dann wahrscheinlich irgendeine Form von PM auch noch draus machen. Wenn da nicht mal irgendwas zurückkommt. Da müsste ich jetzt Papi fragen, aber der ist heute nicht da. Okay. Es ist bei uns auch eine Pressemitteilung dazu noch geplant, die Woche als Vorankündigung. Können wir euch im Grunde genommen eigentlich schon das geben, was wir da zusammengetragen haben? Das ist jetzt, im Wesentlichen werdet ihr es wahrscheinlich eh schon haben, aber es ist halt nun mal da und Bernd Schreiner hat da eigentlich auch noch ein kleines Statement zugemacht. Das könnt ihr genauso gut nehmen und ummodeln, kein Ding. Nehme ich gerne, auf jeden Fall gerne, ja, an Presse-Head schicken oder machen wir doch einfach eine Bundespressemitteilung draus. Warum nicht? Ja. Was haltet ihr davon? Das kann man ja dann gleichzeitig rausschicken. Das wäre es mir eigentlich sowieso immer eigentlich ganz lieb, wenn wir hergehen könnten, dass die Pressemitteilungen, wenn sie dann groß genug sind, im Bund und in dem jeweiligen Land rausgehen. Gleichzeitig. Gleichzeitig finde ich gut. Früher war ja die Devise, erstmal Berlin und dann mal gucken. Und das gefällt mir nicht so gut. Wir brauchen es ja auch regional. Aber wenn wir es gleichzeitig machen, warum nicht? Finde ich super. Es hätte was. Ich spreche es dann mal im Team ab. Gut. Beziehungsweise Pascal, hast du da irgendwelche Einwände? Nein, ich habe da keine Einwände zu. Cool. Eine Sache noch mit den Poetry Slams. Wenn ihr davon Videos habt oder einfach nur kurze Snippets, dann wären das coole Sachen, wenn wir die über die Social Media verteilen würden. Und ergänzend dazu, wenn ihr Probleme habt, an Hochschulen zu werben, dann schaut bitte, dass sich die Piratengliederung deine Hochschulgruppe zulegt. Und über diese Hochschulgruppe dürft ihr dann Werbung machen und könnt auch die Veranstaltungsuniversität nutzen für die Veranstaltungen. Ich weiß, die Idee ist schön, aber wir kriegen hier keine. Das kriegen wir an der Uni nicht zusammen. Das ist ganz schlecht. Und das andere, Videomaterial gerne. Wir haben den ganzen Abend gefilmt. Wir schneiden gerade einen Trailer fertig als Vorankündigung für Lübeck. Und das geben wir euch dann gerne. Super. Dann sind wir mit Schleswig-Holstein so einigermaßen durch, nehme ich an, oder? komplett. Gut. Dann nehmen wir Top 3 Termine. Tragt mal fleißig ein. München bin ich. Sonst noch irgendwelche Termine auf dem Schirm? Wo es irgendwo wichtig wäre? Ich gucke gleich mal noch kurz im Kalender. Valentinstag sollten wir vielleicht was in Social Media machen. Dieser Bullshit. Valentinstag weiß ich nicht. Sehr umstritten. Bei unseren Fans eher als Kommerz verschrien. Dann macht man etwas, was auf diesen Kommerz reagiert. Anti-Valentinstag. Tag der Gärtnerei im. Das ist gut. Kurzer Hinweis, es ist der I Love FS Free Software Tag zugleich, der Valentinstag. Schreib's rein. Okay. Können wir gerne machen, Pascal. Schenk deinem Herzchen freie Software, sie kostet dich nichts. Was nichts kostet, taucht auch nichts. Das ist jetzt aber böse. Ah, ich habe den Kalender gefunden. Ah, wir haben unseren Computer nicht aufgeräumt, wir werden alle sterben. Und unsere Internetfreunde haben wir heute auch vergessen. Ach, die Aufstellungsversammlung Bundestagswahl 17 in Thüringen ist am Samstag. Ist irgendwer aus Thüringen da? Okay. Gut, also eventuelle Meldungen aus Thüringen, welche Leute aufgestellt worden sind, das kann man ja dann zumindest mal ein bisschen in Social Media pushen. Gebt sie uns, das wäre wichtig. Habt ihr schon einen Hashtag? Ach ja, weil ihr gerade die Linux-Debatte einpflegt. Das ist eine äußerst interessante, ungefähr einen halben bis einen Kilometer von mir entfernte Ansammlung von neuen Gebäuden, wo dann einerseits, und älteren Gebäuden, wo dann auf der einen Seite sitzt dann die CSU, auf der anderen Seite hat Microsoft neu hingebaut und irgendwie so dazwischen, also fast gleich ums Eck, ist Accenture. Das ist total interessant, die treffen sich wahrscheinlich alle in Mittagspausen. Gut, dann trage ich die AV mal selber ein. Aber vielleicht könnte man tatsächlich die Münchner Ratsleute nochmal anhauen, ob die dann nicht selber auch was zum I Love FS Day explizit dann machen wollen. Ich habe tatsächlich eine Pressemitteilung angeleiert, weil wir ein paar Direkt- und Listenkandidaten hier auch in München haben und eigentlich wird das gerade geschrieben und das kann man natürlich in die Richtung auch noch umbiegen, ist überhaupt kein Ding. Dankeschön. Bitteschön. Ich schmeiß mal den Pad rein. Augenblick, dazu muss ich mich kurz einloggen. So, dann haben wir dieses. Moment, dann trage ich jetzt noch den Rest von diesem Kalendereintrag hier unten ein, damit wir das Ding hier vom Schirm verlieren. Thüringen heißt, es findet in Potsdam statt, oder was? Gott, ich bin ja bescheuert. Nein, natürlich nicht Potsdam. Scheiße. Wo findet es statt? Erfurt. Hashtag? Habt ihr schon einen festgelegt? Nein, okay. Gut, also ich sag mal Kalenderwoche 5. Kalenderwoche 5? Die ist jetzt irgendwie schon ein bisschen rum. Also Eintragung, Termine im Pressekalender. Ich glaube, wir machen diesen Zwischenschritt doch. Okay. Wer jetzt gehen möchte und sich die Bundessprechstunde angucken möchte, Cannabis, macht. Ist doch okay. Ist aber erst in 20 Minuten. Ach so. Warum wird das dann jetzt gleich rein? Egal. Nicht drüber nachdenken. Das Thema Piraten in den Medien. Jetzt klickt mal jeder, der gerade bockig ist, auf den Pressespiel. Anders als Wiki, da sehe ich nicht. Anders als Pet, da sehe ich nicht, wer jetzt nicht gerade reinklickt. Das ist also nicht so schlimm. Ich weiß, dass der Thomas das immer fleißig macht und ich habe Harry gefragt. Und der hat gemeint, ich könnte eventuell dort aushelfen, aber ich müsste irgendwie vom Thomas eine Einführung bekommen, wie er das alles so zustande bringt. Dann vielleicht könnte ich ein bisschen Entlastung sorgen in die Ecke. Da können wir uns nachher mal drüber unterhalten. Ja, gerne. Die vernünftigste Methode wäre wahrscheinlich in irgendeiner Form so eine Art Crawler zu basteln, aber ich bin scheiße im Programmieren. So. Und jetzt starren wir mal ehrfürchtig auf diese Woche. Die ist absolut geil gelaufen. Ja, wobei, wie ich ja auch hier reingeschrieben habe, man einschränkend sagen muss, dass nur wenig tatsächlich Inhaltliches rüberkam, sondern mehr dann rein mit Piraten oder Piratenpartei genannt worden ist. Aber ich glaube, mehr darf man momentan auch nicht wirklich erwarten. Es sollte zumindest einigen Leuten das Maul stopfen, die immer mit der blöden Frage rüberkommen, gibt es euch eigentlich noch? Ich wollte sagen, dass das Statement von Paki war in der DPA-Meldung und wurde somit fast bundesweit übernommen. Das heißt, da sind nochmal 100 kleine Lokalplättchen, die hier jetzt nicht aufgeführt sind. Weil wir sie gar nicht finden. Ja, oder weil sie nicht online publizieren. Richtig. Weil DPA meistens so geschrieben und aufbereitet ist, dass es fast völlig unverändert übernommen wird, weil die Leute ihre Spalten füllen müssen. Das ist das Praktische, wenn man in die DPA reinkommt. Okay, ich will jetzt ein bisschen weinen vor Freude. Hat jemand eine Meinung zur Bundespräsidentenwahl? Fandet ihr das so alles okay? Ja. Ich meine, was soll ich bitte schön machen? Soll ich jetzt hergehen und sagen, boah, scheiße, ich fechte jetzt die Wahl an. Es ist für uns pressemäßig saugeil gelaufen und was willst du gegen eine Mehrheit von Leuten machen, die jetzt einfach von CDU, CSU und SPD losgeschickt werden und sagen, ihr wählt jetzt unseren schönen Steinmeier. Ja, und dann hört man jemand auf, der eben auch CDU-Wähler ist. Und Herr Sonnenbaum hat ja gesagt, ja, also wenn er Bundespräsident würde, sein Vater, dann würde er ja auch dementsprechend Merkel zustimmen. Ja, also ich finde das auch Satire und kein Wunder, dass das Abschneiden sehr schwach war. Ich habe mich über Volker Pispers gefreut, der mir ja auch dann getweetet hat und so weiter, dass er meine Tweets gut fand, um sich eben für Butterwege stark zu machen. Und anscheinend habe ich ja dann doch ein bisschen Einfluss gehabt. Schön. Hast du absolut gehabt. So, und jetzt? Ich möchte kurz nochmal darauf hinweisen, dass das hier eine Arbeitssitzung der Redaktionskonferenz ist und kein freier Meinungsaustausch. Dankeschön. Ach so, okay. Macht aber auch nichts. Volker Pispers hat eh kein Twitter. Aha, also ich habe es notiert und auch dokumentiert. Wie gesagt, ich saß am Samstag neben ihm. Nein, hat er nicht. Wir möchten jetzt gerne weitermachen, danke. Dann ist ja gut. Ich noch mal kurz einmischen. Ich habe im Rahmen der Bundespräsidentenwahl doch die ein oder andere Anfrage bekommen, auch zu anderen Themen, da auch an vielleicht auch mal verwiesen. Ich denke mal schon, dass die Kandidatur, selbst wenn es der Vater von Martin Sonnenbaum war, schon dazu beigetragen hat, dass der eine oder andere Journalist die Piratenpartei wieder mehr auf dem Schirm hat und auch vielleicht sich ein bisschen mehr für die Themen interessiert. Da kann ich auch ganz einfach Fakten herhalten. Es war so, dass wir mehrfach auf Nachrichtensendern erwähnt worden sind, als auch in verschiedenen Nachrichtensendungen. Allein dadurch die Erwähnung haben wir schon eine wesentlich höhere Reichweite. Normalerweise hatten wir es sehr schwierig gehabt im TV in letzter Zeit. Also die Inhalte sind dann egal, wen man dann da aufstellt. Sehe ich das richtig? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass hier gerade nicht inhaltlich das Ganze aufgearbeitet wird. Dafür ist der Punkt Kritik da, der sich am Ende des Pads befindet, Zeile ca. 290 oder so. Da kannst du gerade die Kritik, es geht gerade um die Auswertung der Aktion in Form von Fakten und nicht von seine Meinung anbringen. Dafür ist diese Sitzung nicht gedacht. Oder anders gesagt. Ja, ich wollte nur wissen, ob egal, wer jetzt aufgestellt wird, ob es da wirklich den Piraten so egal ist. Ja, also ich finde es nicht egal, wenn da jemand sich als CDU-Wähler artikuliert und dann das man... Das hast du schon gesagt, könnte ich dich jetzt bitte mal unterbrechen? Ja, aber ich habe mit deinem eine geniale gehört. PR-Aktion und dafür Applaus. Das war's und ich kann man bitte in den nächsten Wochen und Monaten davon zehren können. Eben. Gut. Amüsanterweise, jetzt komme ich mal zu Top 5, weil in den Kritikteil können wir jetzt später nochmal reingehen und ich meine, Pressespiegel, müssen wir jetzt nicht jede einzelne Meldung durchgehen. Da sind jetzt amüsanterweise schon die PMs von dieser Woche mit drin. Also würde ich mal sagen, warte mal kurz. Jetzt passt's. Von unten nach oben gelesen. Die Ausladung bei den Staatsakten. Die Petition, die jetzt wohl tatsächlich auch noch in dieser Pipeline drin ist. Dann die Terror... Warte mal, war das nicht vorletzte Woche? Das war vorletzte Woche. Moment. Ah, schon besser. Ja, letzte Woche haben wir die PM rausgegeben, dass Pascal jetzt unser Pressesprecher ist. Dann die Geschichte mit dem Bundesgerichtshof. Dann haben wir die Einladung zum Bundesparteitag rausgehauen. Dann haben wir... Und dann explodierte die Woche und dann haben wir noch eine Pressemitteilung zur Pirate Security Konferenz rausgehauen. Jo. Bei den Presseanfragen Stellungnahmen. Man schreibt da kein erstes dazwischen. Haben wir diese Anfrage zu den Drohnen beantwortet, die wir, wenn da jetzt nichts weiter mehr kommt, weil ich habe da jetzt auch nichts mehr von gehört, da muss ich Papi mal fragen, das können wir auch noch in die PM umarbeiten, wenn es in Schleswig-Holstein sowieso diskutiert wird. Und bei den Blog-Einträgen der vergangenen Woche muss ich gerade nochmal gucken, sorry. Ich könnte bei den Presseanfragen ergänzen, das ZDF hatte nachgefragt zu einem Kontakt nach Hitlern bezüglich einer Dokumentation, die sie gerade machen, zum Thema Bitcoins. Ich habe den Journalisten ein bisschen auch was über die Secoin erzählt und er hat da großes Interesse. Wir telefonieren diese Woche nochmal. Kann gut sein, dass sie da auch vor Ort sein werden und was machen werden im Rahmen dieser Doku. Und da ergänze ich dann tatsächlich noch, dass wir von einer Dame vom Stern noch eine Anfrage hatten zur Secoin. Die wird dann wahrscheinlich auch da sein und die Birgitta interviewen am Donnerstag, glaube ich. Oder am Freitag, ich hab's nicht mehr im Schädel. Jo. PMs diese Woche. Naja, da haben wir jetzt eigentlich schon zwei veröffentlicht. Die kloppe ich jetzt mal bei PMs diese Woche. Das eine ist ein Kommentar von Matthias Täge zum Thema Digitalisierung. Das ist eigentlich keine PM gewesen. Oder warte mal, war da eine PM? Naja, egal. Und dann diese CETA-Geschichte noch. Von The Bug. Mein Gott, ich und Namen. Dann gucken wir mal, was wir alles aus NRW und Schleswig-Holstein noch mit aufgearbeitet kriegen. Das wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht so unwichtig, dass wir da auch Landesthemen mit reinkriegen, solange die Landtagswahlen, Wahlkämpfe laufen. Und dann springen wir im Grunde genommen sofort zu den Themenvorschlägen rüber. Und ich hätte da jetzt ganz gern, dass ihr eintragt, was euch eigentlich noch einfällt, weil sonst kann man es nicht machen. Wer hat das mit den Abschiebungen nach Afghanistan reingeschrieben? Das scheint von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich zu sein. Kann mich da wer drüber informieren? Das glaube ich von letzter Woche und das hatte ich vorgeschlagen, dass wir uns zu den letztes Wochenende stattfindenden Demonstrationen äußern. Okay. Das heißt, es ist im Grunde genommen schon gelaufen oder können wir daraus diese Woche noch irgendwas drehen? Die akute Sache wäre läuft wohl noch gelaufen, wenn aber halt eben nochmal was passiert. Die Frage ist halt, ob sich die Grünen nochmal so eine Blöße geben. Sie wollen koalitionsfähig sein, also werden sie sich wahrscheinlich definitiv so eine Blöße geben. Gut, Blogbeiträge diese Woche ist jetzt tatsächlich schon eingetragen und was da noch kommen wird. Haben wir noch irgendwelche Blogbeiträge in der Pipeline? Moment, ich guck mal. Ich habe da heute was Nettes in der Zeit gesehen. Das ist dieser, wie soll ich es nennen, Persönlichkeitstest von Max Frisch, der darauf abzielt, mehr oder weniger so eine Art Selbsterkenntnis Rush bei den Leuten auszulösen und ich hätte da gerne piratige Version davon. Also wer sich da jetzt irgendwie total bemüßigt fühlt, sowas zu machen, ich fände es eigentlich ganz witzig. Ich kann euch den Padlink mal reinschmeißen, da habe ich das Ding einfach mal Raubmord kopiert. Allerdings weiß ich noch nicht, in welcher Form ich es verbraten möchte. Und ich haue es unter Vorschläge. So. Bericht der Social Media, ich muss nichts mehr sagen. Sascha, du bist dran. Das ging aber heute mal schnell. Als erstes möchte ich mal darauf hinweisen, weil wir es sonst in den Sitzungen mal vergessen haben, in 5 Minuten ist dann die Vorstandssprechstunde im Dickenengel, war das, glaube ich, genau, irgendwo. Also müsst ihr dann gucken, wo dann alle Leute hinjoinen in den Kanal. Gut, aber ich mache dann jetzt mal mit der Social Media weiter. Ich habe einmal was Organisatorisches, da möchte ich Paki eigentlich aber mit dabei haben, weil ich gerade das große Problem habe, dass ich gerne ein paar Grafiken bearbeiten möchte und wir immer noch nicht ganz festgelegt haben, wie wir das mit den Farben im Corporate Design machen wollen. Das ist was, das muss ich relativ bald anstoßen, weil ich möchte gerne bis zum Bundesparteitag da was vorproduziert haben. Aber gut, wie gesagt, das können wir jetzt nicht entscheiden, weil das muss auf jeden Fall Paki. Da würde ich aber auch dann, wenn das mit Paki vorbesprochen worden ist, nochmal die LAFOs mit einbeziehen, weil das geht ja alle an. Ja, ich habe heute mal wieder eine etwas umfangreichere Grafik bezüglich unserer Social Media Statistiken reingehauen. Was man erkennen kann, ist, dass es halt eine größere Interaktionsrate einmal an dem Tag, wo die Pressekonferenz gab und an dem Tag, wo die Wahl war. Gerade bei Twitter war das da sehr gut, das haben wir aber eben auch schon aus NRW gehört. Auf Facebook kamen auch die Saarland-Plakate sehr gut an diese Woche. Also da gab es dann auch eine ziemlich große Interaktionsrate. Gesamt gesehen war es aber doch verhältnismäßig eher ruhig. Also wir haben nicht den totalen Knaller geliefert, aber mal schauen, das können wir sicherlich noch ein bisschen ausbauen. Wie gesagt, momentan ist es noch ein bisschen wenig mit Infografiken oder halt Übersichtsgrafiken, die ich gerne bringen würde jetzt für den Bundestagswahlkampf, aber ja, müssen halt erst noch so Dinge geklärt werden. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Social Media. Wolfgang hat eine Wortmeldung. Ja, bitte. Du hast die Alterszielgruppe angegeben. Gilt die jetzt für die Gesamtzeit aller Messungen oder gilt die nur für die Woche? Das ist jetzt, Moment, muss ich gerade mal selber gucken. Die Gesamtzeit. Okay. Also das ist jetzt nicht nur für die Woche, sondern das ist halt für die Gesamtzeit des Accounts auch. Die Interaktionsraten und die Grafik oben drüber. Also ich erkläre mal kurz, einmal haben wir ja die Facebook-Ansicht oben, die wir alle kennen. Dann direkt unten drunter, weil das ist eine Grafik, deswegen erkläre ich es mal gerade. Dann direkt unten drunter ist die Interaktionsrate auf Twitter diese Woche. Das ist halt von dieser Woche. Dann diese Spalte, wo oben Geschlecht ist und das geht unten bis Alter. Das ist die Komplettübersicht. Das tut mir leid, das habe ich leider, hätte ich drüber schreiben sollen, dass das kompletter Zeitraum ist. Und drüben, wo die Interaktionsrate, Linkklicks, Retweets und Gefällt mir Angaben sind, das ist wieder auf die Woche gesehen. Also von daher hätte ich ein bisschen trennen müssen. Entschuldigung, mein Fehler. Aber gut, dass du es gesagt hast, Wolfgang. Das heißt aber dann, dass halt unser Twitter-Publikum, wenn das unser Twitter ist, eigentlich überdurchschnittlich unter 40 ist. Ich glaube, die sind mittlerweile auch nicht mehr auf Twitter, also diese ganzen unter 40 Dinger. Na hier ja schon, in der Statistik. Ja doch, also Großteil der Twitter-Anhänger sind halt so die 47% zwischen 25 und 34 und wahrscheinlich dann auch sehr viele männliche Personen. So wenig weibliches Personal. Du musst halt mehr klicken. Wobei ich sagen muss, dass weiblich gestiegen ist. 1%. Haben wir schon geschafft. Ich glaube, ich muss noch ein paar mehr Accounts machen. Okay, gut. Soviel zur Social Media. Falls noch irgendjemand sonstige Fragen hat, dann bitte jetzt oder für immer schweigen. Okay, dann kann es wohl weitergehen. Was ist Schwerpunktsetzung? Das ist ein Punkt, den hatten wir schon von uralter Zeit da drin und eigentlich müssten wir den rauswerfen aus der Protokollvorlage, oder? Nein. Die Schwerpunktsetzung gehört zur Social Media dazu. Die ist nur jetzt momentan nicht belegt. Das ist nur, wir hatten das letzte Mal Wahlkampf drin, aber jetzt haben wir momentan die SEKON. Also wir können die SEKON da reinschreiben, wenn ihr wollt, dass da was drin steht. Okay, ich dachte, das wäre für alle Meldungen. Nein, das ist ein Unterpunkt der Social Media. Ach, das ist so quasi die Social-Media-Schwerpunktsetzung für diese Woche. Okay, man erkennt sofort, wer die grüne Farbe hat. Wer denn? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer hier grün schreibt. Pfeif, pfeif, pfeif. Top 10 Werkzeuge und Links. Ja, hier stehen halt die Werkzeuge und Links. Und es sind schöne blaue Links. Und wenn ich diese Links schon mal angelinkt habe, dann sind sie irgendwie violett. Ja. Ich glaube, jetzt kommen nur noch Sachen, die wir sonst regelmäßig im Pad drinstehen haben und keine Neuerungen mehr drin, wie ich das sehe jetzt. Mitglieder einarbeiten, Zugang zum Team, Vernetzung mit NRW. Hallo NRW? Das heißt, wir könnten eigentlich gleich die Sitzung beenden, so wie ich das sehe. Was ist mit der Kritik? Noch Kritik, hallo. Der Kritik wollten wir außerhalb der Sitzung, also im Nachgespräch bearbeiten. Warum ist das 310, das Protokoll, nochmal? Das weiß ich auch nicht. Das muss irgendwie im Nachhinein passiert sein. Als ich heute Morgen das Protokoll angelegt hatte, war das noch nicht da. Weil, Juli. Könnten wir das Teil Kritik und Lob machen? Das ist denn ausgeglichene. Nein, das sollten wir einfach Kritik nennen und Smashing of the Guards. Naja, es gibt positive und negative Kritik. Genau, weil es noch keine Wertung. Wisst ihr was, dann schließe ich jetzt einfach die Sitzung um 21.02 Uhr, damit wir dann direkt zu Smashing of the Guards übergehen können. Dann brauche ich aber jetzt noch was zu trinken und einen kurzen Gang. Bis gleich. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.